Boys. Heute mit dem Martin und sonst niemand. Weil, wie versprochen oder wie zumindest ein bisschen angeteasert, gibt es heute eine Sonderfolge von den Fanboys, weil wir sind nämlich alle zu faul, kurz vor Weihnachten noch so richtig zu podcasten. Und deswegen war ich schon Anfang Dezember in Berlin beim Game Science Center und habe mich für euch da ein bisschen umgeguckt. Deswegen gibt es heute eine Sonderfolge von den Fanboys on Tour. Und ja, wie gesagt, das Game Science Center Berlin hat sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, Technologien rund ums Spielen, die jetzt neu sind oder die zumindest neue Aspekte vom Spielen hervorheben, von Videospielen auszustellen und interaktiv quasi mit anfassen, für Leute zur Verfügung zu stellen. Und bevor ich lange rumlaber und irgendwie mich verhaspel, sage ich einfach, dass ich mich für euch mit Cyril, einem der Gründer des Museums oder der Ausstellung oder des Science Centers, wie man hier richtig sagt, getroffen habe und überlasse ihm einfach das Wort. Bitte. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich anfangen soll. Also erstmal willkommen natürlich im Game Science Center. Es freut uns, dass du hier bist und uns über uns berichtest. Wir sind weltweit wahrscheinlich sogar das erste Ausstellungshaus jetzt, das sich mit den neuen Technologien beschäftigt und sich auch zum Vorsatz genommen hat, diese immer wieder up-to-date den breiten Bevölkerung, sage ich mal, zugänglich zu machen. Hier in unserer ersten Halle von drei dreht sich alles um die Mixtur aus digital und physikalisch. Das erste Exponat, das du hier vor dir hast, ist der Chusatron. Das ist eine Neuerfindung in Sachen Geschichten, interaktive Geschichtenerzählung. Und da hat sich Jerry Bellick, ein Amerikaner, zur Aufgabe gestellt, eine Maschine zu bauen, die das Gleiche kann wie die Bücherführer, wo man immer wieder an eine Seite gelesen hat und dann kam eine Entscheidung und dann muss man quasi auf Seite 50 war die Entscheidung A, auf Seite 60 Entscheidung B dementsprechend weiterlesen. Er hat das ganze Prinzip genommen und mit dem Kassendrucker vereint, sprich man bekommt am Anfang vier Stories zur Auswahl, wählt eine aus, bekommt den ersten kleinen Text der Story zu lesen und dann vier Optionen, um sich zu entscheiden. Der Kasten hat dann sozusagen vier Knöpfe. Je nachdem, was man drückt, geht die Geschichte dementsprechend interaktiv weiter. Schöne dabei ist halt für uns vor allem, dass auch die Leute am Ende den Zettel einfach abreißen können, was zum Mitnehmen haben, dass sie daheim dann am Kühlschrank kleben können, sozusagen. Das zweite Exponat ist die Augmented Reality Sandbox. Das ist auch aus Amerika. Da hat sich Oliver Kralos, heißt der Erfinder, die Mühe gemacht, wie könnte ich Kindern das Lesen von topografischen Karten bzw. Höhenlinien spielerisch beibringen? Er hat einen Sandkasten genommen, eine Kinect 1,5 Meter drüber gehängt und einen Beamer nochmal weiter oben drüber. Und jetzt ist es so, wenn ich in dem Sandkasten sozusagen spiele, ich mache das jetzt auch parallel für dich, dann wird jeweils die Kinect-Kamera die neuen Höhenunterschiede interpretieren und der Beamer projiziert sozusagen korrekt die Höhenlinien drauf. Ein cooles zusätzliches Feature, das wir hierbei noch haben, ist, wenn du die beiden Hände so wie eine Wolke, sag ich mal, dass ein Schatten entsteht wie von einer Wolke, über den Sandkasten hältst, fängt es da quasi zu regnen an, sieht da allerdings eher wie eine Sintflut aus, ist aber gewollt von uns, einfach damit ein bisschen mehr Show-Effekt entsteht. Immer wieder lustig zu sehen bei Kindern, wie sie dann quasi zuerst Stau sehen und Berge bauen, diese füllen mit Wasser und dann mit der Schaufel, sage ich mal, den Damm brechen und sehen, wie das ganze Tal geflutet wird. Ein Sandbox-Game im klassischsten Sinne. Genau. Das dritte ist auch wieder ein sehr spezieller Fall. Das ist von einem deutschen Medienkünstler, der in Berlin lebt, Tobias Ottmar Herrmann. Mhm. Sein Ziel war es, er liebt Ping-Pong-Spielen, er liebt Space Invaders und er hat sich gesagt, okay, ich will diese zwei Sachen kombinieren und das zeige ich dir jetzt am besten direkt. Also man hat den Ball, den Schläger und eine Glasscheibe, gegen die man spielt und auf der Glasscheibe sind die Space Invaders zu sehen, die ich dann quasi mit dem Ping-Pong-Ball daran hindern muss, meine Schläger, die am Boden liegen, zu klauen. Man merkt, du machst das schon ein Weilchen, du bist nämlich ziemlich gut. Das ist wirklich nicht einfach. Man sieht auch an der Highscore, es gibt Leute, die kommen hierher und spielen das Ding eine Dreiviertelstunde am Stück, um sich in die Highscore festzusetzen. Werden wir allerdings in Zukunft jetzt adressieren. Wir werden auf der Homepage eine All-Time-Favorite, also All-Time-Highscore machen und hier in der Ausstellung immer mal wieder resetten, damit einfach auch die nicht so Tischtennis-begabten Leute auch Spaß haben oder was zu erreichen haben. Dann, hinter dir ist jetzt das Reactable. Das ist ein schon etwas älteres Objekt. Allerdings war da das unser Empfinden, dass man einfach nie dran kam. Es war entweder bei super bekannten DJs vorne und die haben dann ihre Live-Show gemacht oder man hat sehr viele YouTube-Videos gesehen. Das Spezielle dran ist, dass man, ich sag mal, eine Plexiglasscheibe hat, die von unten mit dem Beamer projiziert wird. Da sieht man dann, da kann man dann Klötze drauflegen. Jede Seite dieser Klötze hat quasi eine Art QR-Code drauf. Und unten sind noch Kameras, die dann sozusagen diesen QR-Code erkennen und dann den entsprechenden Sample, den wir im Hintergrund draufgemappt haben, abspielen. Durch das entsteht eine ganz neue Kombinationsvielfalt, wie du die Musik miteinander kombinieren kannst. Jede Seite hat eigene Samples und wenn du den Klotz, der auf der Fläche ist, drehst, dann änderst du sozusagen auch nochmal die Samples. Zusätzlich gibt es so Modifikatoren, das ist jetzt zum Beispiel ein Delay. Wenn ich den dazwischen lege, wird das sofort erkannt und der Sample, der jetzt quasi da dazwischen durchgeleitet wird, bekommt dementsprechend den Effekt obendrauf. Und ist einfach ein sehr schönes Beispiel, wie man mit einem neuen Interface eigentlich die gleichen Sachen, wie schon seit wirklich langer Zeit gemacht werden, einfach neu verpackt, neue Kreativität auch wieder hervorholen kann, sozusagen. Links davon haben wir sogar noch, einfach weil wir gemerkt haben, dass unsere Besucher natürlich nicht die talentiertesten sind, das ist ein Gerät, das musst du echt lange studieren, bevor du es wirklich beherrschst, haben wir hier sozusagen ein paar Kopfhörer, wo man reinhören kann, wie klingt es, wenn es wirklich jemand macht, der es drauf hat. Rechts davon featuren wir dann einfach noch die Tablet-Version für die Leute, die besonders begeistert waren, dass man die dann halt hier sich selber runterladen und kaufen kann, sozusagen. Das war sozusagen Halle 1, dann gehen wir am besten weiter in Halle 2. Also das war jetzt so die Audio-Halle sozusagen, oder? Nicht wirklich. Audio, stimmt. Es ist wirklich dieses komplett digital-physikalische, also man hat immer was in der Hand, es ist immer was, was man haptisch auch in Okay, die Haptik. Okay. Haptik meets digital so ein bisschen, das ist der größte Unterschied. Jetzt in der Halle 2 geht es viel um Motion Controls, jetzt in diesem ersten Bereich. Und zwar dreht sich hier um den Leap Motion an diesen zwei Stationen. Das ist, ich sage mal salopp gesagt, im technischen Jargon eine Mini-Kinect, die statt dem ganzen Körper sich die Aufgabe stellt, die Hände genau festzunehmen. Das ist ja etwas, was die Kinect dafür nicht so gut kann. Das ist das Ziel eben von Leap Motion. Und hier haben wir zwei Beispiele. Beim ersten hältst du die Hand drüber und steuerst quasi einfach nur Lichtkugeln im 3D-Raum, indem du die Hand über diesen Leap Motion hältst. Und auf dem Monitor ist ein Fischschwarm zu sehen, den du dementsprechend rumleiten kannst. Es ist ein sehr simples Einsteiger-Exponat, das wollten wir aber unbedingt, dass man einfach zuerst mal spielerisch und ganz, ganz simpel diese Technologie kennenlernt. Und dann beim zweiten, das ich dir jetzt gleich zeige, geht es dann schon einen Schritt weiter. Wenn ich da meine Hände über die Leap-Kamera halte, dann sehe ich meine Hände und sehe, wie sozusagen meine Hände auch ins Spiel übernommen werden. Da ist jetzt so ein bisschen ein Minispiel noch zusätzlich, und zwar tanzen hier so, ich sag mal, vier kleine Roboter rum. Meistens haben sie am Anfang keine Köpfe. Und das Ziel ist dann, diese Köpfe wirklich mit in der Luft, also ich schwebe mit meiner Hand über der Kamera und versuche jetzt diese Klötze im Spiel zu nehmen und diesen Robotern auf den Kopf zu setzen. Und da sieht man einfach schön, dass auch Greifen und solche Sachen schon wirklich gut funktionieren. Das sind natürlich immer noch alles Sachen, die sind noch nicht komplett perfekt, aber man sieht sehr schön, wo der Weg hingeht und was alles schon möglich ist heutzutage. Hier hinten haben wir nochmal ein Exponat, das auch wieder mit dem Leap Motion funktioniert. Das haben wir primär hier, weil wir auch die Größe und die Höhe unserer Räume ausnutzen wollen. Und wir projizieren das Ganze in die Decke von unserer Halle. Und das ist eigentlich recht ähnlich wie das mit dem Fischen, allerdings hat es noch einen Kniff dazu. Also mit einem Finger mache ich quasi Partikel, wo ich will, wo ich hinzeige. Und es ist immer so, wenn ich die Hand komplett öffne, friere ich die Szene ein. Und dann kann ich die Hand neigen und drehen und drehe sozusagen dieses Objekt, das ich vorhin gerade mit dem Finger kreiert habe, eingefroren um die eigene Achse. Zusätzlich gibt es, wenn ich mit zwei Finger drüber gehe, dann formen sich die Partikel zum Kreis. Den könnte ich jetzt auch wieder einfrieren und umdrehen. Bei drei ein Viereck, selbe Nummer mit einfrieren und umdrehen. Und das ist sozusagen einfach mal zu zeigen, wie einfach auch verschiedene Gesten, simple Gesten erkannt werden können. Und man kann sich da jetzt selber vorstellen, was sind da alles für Möglichkeiten dann da. Es geht einfach auch darum, zu zeigen, die verschiedenen Anwendungsgebiete dieser Technologie. Wenn wir jetzt hier weitergehen zum Sliders, heißt dieses Exponat, da das ist wirklich ein spezielles, und zwar ist das von Robin Baumgartner. Der ist ein Deutscher, der mittlerweile aber sich die Wahlheimat England gewählt hat, London, um genauer zu sein. Und er hat sich damals die Herausforderung gestellt, oder besser gesagt, zuerst hat er sich auf die Suche begeben nach einem Controller für Spiele, der nur eine Dimension hat. Ist nicht fündig geworden und hat sich dann nochmal schlau gemacht, wie könnte er sich selbst diesen Controller bauen, und hat das dann am Schluss umgesetzt mit einem kleinen Mini-Arduino und eben, wie du dir hier vor hier siehst, ein bisschen Plexiglas, ein paar Regler von einem Mischpult, und hat das Ganze so gemacht, dass man jetzt vier Slider hat. Da ist quasi auf einer Dimension ein Schiebregler, der bewegt sich im Moment automatisch, das erkläre ich gleich wieso, und zwar oben drüber das Spiel, das man spielt, muss man sich vorstellen wie Flappy Bird invertiert. Sprich, wenn ich jetzt den Controller berühre, vielleicht kann man da noch mehr dazu erklären, man sieht einen Punkt, der über den Monitor hüpft, und man sieht Balken, die sozusagen ein Loch haben. Und das Ziel ist es jetzt, wenn ich einen der Slider übernehme, zum Beispiel den rosaroten, steuere ich den rosaroten Balken. Und das Ziel ist es immer zu gucken, dass dieser hüpfende Punkt zwischen meinen Balken durchkommt. Sprich, es ist eben nicht, dass ich dem hüpfenden Punkt steuere, sondern eben die Umwelt sozusagen. Also man steuert nicht den Vogel, sondern die Pipes. Genau, so genau. Das hast du jetzt sehr schön abgekürzt. Und das Schöne ist auch noch, das Spiel spielt sich eben selbst sozusagen. Also wenn niemand dran ist, dann hüpft der Punkt perfekt durch. Die Slider rutschen an die richtige Stelle. Schön ist noch anzumerken, dass wenn man den Slider berührt, merkt er durch die Spannung im Körper, dass du ihn berührst, hört auf, sich selbst zu spielen. Und das ist, fand ich sehr faszinierend, wie man mit so einfachen Gadgets und sehr niedrigem Budget sich mittlerweile sehr viel selbst bauen kann, sozusagen. Was man dazu noch erwähnen kann, ist, ab 8. Dezember bis 8. Januar haben wir eine Spezialausstellung nochmal innerhalb unserer Ausstellung. Das gehört zum normalen Ticketpreis dazu. Da haben wir dann nochmal 7 zusätzliche Exponate genau in dieser Kategorie. Der Name ist Alternative Controller One of a Kind Game Devices. Sprich, da haben wir einen Game Jam unterstützt, wo die Leute sich dann zur Herausforderung gestellt haben, bauen Spiel und einen eigenen Controller dazu, und hatte 6 Wochen Zeit, und wir stellen quasi die 3 Gewinner und noch andere, die sehr, sehr genial waren, aber leider nicht gewonnen haben, stellen wir aus, und wollen einfach auch nochmal den Augenmerk auf dieses Bau dir alles selber, do-it-yourself Bereich quasi legen, und das gibt es eben von 8. Dezember bis 8. Januar im Game Science Center. Dann, wenn wir jetzt zum nächsten gehen, kommen wir zu Panoramical. Panoramical wurde von Fernando Romalo erfunden. Es ist ein spezielles Exponat. Und zwar ist es so, dass man einen MIDI-Controller, einen selbstgemachten MIDI-Controller vor sich hat mit 16 Rädchen, die alle von 0 bis 100 quasi ein Spektrum haben. Und jedes dieser Rädchen, und ich gucke auf eine Leinwand, wo ich eine Welt sehe, eine Landschaft. Und jedes dieser Rädchen ändert einen Parameter in dieser Landschaft. Sprich, wenn ich am einen drehe, sind die Sterne größer oder drehen die Sterne schneller. Wenn ich am anderen drehe, kommt Nebel dazu. Und so ist es durch die Vielfalt der Regler und dass jeder nochmal 0 bis 100 hat, auch für uns immer wieder eine Überraschung, wenn wir hier in den Raum kommen, was haben die Besucher denn alles wieder zusammengewürfelt, was für eine Welt. Ich kann mal ganz radikal gucken, ob ich da, wenn ich einfach gerade alle so ein bisschen drehe, irgendwas kreiere, das besonders gut aussieht für dich, aber das schaffe ich natürlich mal nie oder nicht. Was man noch dazu erwähnen kann, ist, auf der Seite gibt es sozusagen noch einen Button, der dann 3 verschiedene Levels aufruft. Das ist jetzt quasi eher das Schneelevel. Das andere war mehr so das Wiesengras-freundlichere Level. Und dann gibt es noch ein drittes, das so fast mehr abstrakte Kunst ist. Oder wenn man ganz kreativ ist, würde man sagen, es ist in der Höhle. So ist ein bisschen die Interpretationslage noch unterschiedlich. Zusätzlich verändert man auch den Sound, und es ist wirklich am besten zu genießen, indem man die Kopfhörer aufsetzt und einfach ein bisschen träumt und kreiert, sage ich mal. So, dann gehen wir jetzt in die 3. Halle. Hier wird es auch nochmal musikalisch. Und zwar das erste Exponat, da stehen wir schon davor. Ist auch wieder mit dem Beamer und am Boden ist ein, ich sag mal, sind vier Vierecke abgeklebt. Das ist ein Spiel von, also das Team heißt Nagual Sounds. Das Spiel selbst heißt Nagual Dance und das sind Berliner Jungs, die haben was ganz Spezielles gemacht und zwar generieren sie aus Tanz Musik. Sprich, wenn du hier anfängst zu tanzen, nach einer Sekunde tanzt du quasi schon zu der Musik, die du gerade ertanzt hast und so kommst du in einen unendlichen Loop von Spaß, nenne ich es mal. ich zeige dir das jetzt am besten schnell. Ja. Wenn ich meinen rechten Arm bewege. Das war mein rechter Arm. Mein linker Arm. Mein Bein. Mein rechtes Bein. Und am Schluss geht es einfach nur zu tanzen. Bewege ich mich jetzt extra nicht, sonst kommt da ganz schnell wieder Töne. Wenn wir zu zweit wären, wäre ich sozusagen, der rechts steht die Bässe und du links die Melodien. Aber das wollen wir jetzt nicht, weil dann haben wir ganz viel Kabelgeräusche am Mikrofon. Ja, das wäre schon gegangen, aber das ist gut. Schön anzumerken ist noch, dass es hat verschiedene Anwendungsgebiete von Bewegungstherapie für Kinder, die einfach halt sich bewegen sollen oder wieder Spaß am Bewegen finden sollen. Dann in Clubs ist es ein Erfolg, also so einfach zum mal gucken, die Leute kreativ sein lassen. Ich glaube, vor einem Jahr war es auch auf der Maze oder so und genau, war es ein richtiger Publikumshit. Das waren wir sozusagen, die an der Maze unten im Keller haben uns ausgestellt, kombiniert mit dem Subpack, das nachher da hinten auch nochmal kommt, wo man dann quasi hingesessen ist und das beim Subpack spürt man quasi die Bässe der Musik und das war ein sehr schöner Effekt, weil die Leute haben getanzt und die anderen haben dann quasi das, was sie getanzt haben, gespürt. Ja, ich kann mich gut erinnern, das war irgendwie so, du musst in den Keller, ist voll super da. Genau, das war sozusagen unser erster Teasing-Auftritt, weil das war ja, glaube ich, März, April rum und wir wussten so, okay, September wollen wir auch machen, das ist unbedingt, da müssen wir da sein und dementsprechend haben wir dann die Amaze auch gesponsert und sozusagen dann, dass das unser kleinen Testrun gemacht. War auch sehr gut, um einfach mal zu sehen, wie funktioniert das, wenn dann bis um Samstag war es, glaube ich, bis um 3 Uhr nachts voll da unten. Also es war ein Gaudi und es hat auch richtig Spaß gemacht. Wir haben ganz viele Videos von Leuten dann aus der Perspektive von uns ausgenommen, wie sie einfach tanzen und es ist wunderbar zu sehen, wie viele unterschiedliche Tanzstile, wie viel einfach die Typen Menschen, alles querbeet und die Zielgruppe ist riesig und alle haben Spaß. Dann kommen wir jetzt hier zu zwei Botter. Das ist von Canupa, heißt das Team. Die sind so ein bisschen verstreut über Deutschland. Ich glaube, ein Großteil ist in Berlin, Hamburg und dann gibt es noch Teile in Hannover. Ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Die reisen auch immer wieder rum. Das ist ein schwarzer Kasten mit einem Monitor oben drin und jeweils auf beiden Seiten 6 farbige Knöpfe. Sie haben sich quasi die Arcade-Maschine von früher genommen und die neu interpretiert. Die sind auch immer noch dabei, neue Spiele dafür zu entwickeln. Momentan gibt es das eine, das ich dir gleich vorstellen werde. Und langfristig wird es so sein, dass wenn beide Seiten rot drücken, kommt das rote Spiel. Wenn beide Seiten blau drücken, kommt das blaue Spiel. Und da sind wir quasi dran, das kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wenn wir das jetzt spielen, ist es so, dass wir kurz beide alle 6 Knöpfe drücken müssen. So entsteht dann unser Spielschiff. Das ist rundherum... ist ein Kreis aus Dreiecken und diese Dreiecke haben jeweils die Farben der Knöpfe und wenn ich jetzt rot drücke, kommt der Schub sozusagen aus dem roten Bereich. Nachher wird es uns immer wieder drehen und du musst die ganze Zeit gucken, dass du diesen Ball, der hier in der Mitte zu sehen ist, so oft wie möglich berührst. Eine Berührung gibt 100 Punkte und du wirst halt immer wieder rumgedreht. Das heißt, du musst die ganze Zeit dich adaptieren. Okay, ich will jetzt in die Richtung, welche Farbe ist auf der anderen Seite. Okay. Kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie Air Hockey gemischt mit Asteroids? Genau, könnte man so sagen. Ist aber auch so, da findet man recht gute Videos auf YouTube, wenn jemanden mehr interessiert. Das Spiel heißt Zwei Botter und das Team Canupa. Also es ist fast besser, wenn man das sich einfach mal anguckt. Ist auf jeden Fall schwieriger, als man denkt, wenn man es erstmal anguckt, weil man muss echt die ganze Zeit sich anpassen und man merkt erst, wie viel Rattern im Kopf das provoziert, sage ich mal. Dann gehen wir jetzt zu Face Rig. Das ist ein Exponat, wo wir uns mit Facial Recognition, sprich wie kann ich per Kamera ein Gesicht auslesen und die ganze Mimik auf den 3D-Charakter übertragen. Man sieht schon, der kleine Kerl nimmt auch Audio auf. Da ist er jetzt schon am Quatschen, während ich quatsche. Und wenn ich jetzt davor stehe, ich kann mal gucken, ob wir einen Vorführeffekt haben. Nee, es geht noch. Kann man halt alle verschiedenen Gesichtsgrimassen machen und der übernimmt das sozusagen. Haben wir wieder Vorführeffekt. Kann man halt schief gucken oder... Ja, also insgesamt macht er das nach, was man gerade tut und ist auch am besten, wenn man es mal selber ausprobiert. Wir wechseln immer wieder den Charakter. Jetzt haben wir gerade einen mit einem süßen Weihnachtskäppchen auf, natürlich zur Zeit passend. Gerade daneben dreht sich alles diesmal um die Augen. Und zwar ist das ein Eye-Tracking-Exponat. Ich gucke jetzt extra gerade nicht hin, weil sonst fängt das Spiel nämlich schon an. Es ist eine Kamera unten am Monitor gemacht, die eben meine Augen analysiert. Das Spiel ist ganz simpel, das zeige ich dir jetzt. Und zwar gucke ich auf den Monitor, der erkennt sofort, dass ich gucke. Und dann ist quasi die Erde in der Mitte zu sehen, in einem Ast, also einfach im Weltall. Und es fliegen Asteroiden auf die Erde zu. Und durch reines Angucken dieser schießt dann ein Laserstrahl von der Erde in Richtung Asteroid. Und es ist einfach ein sehr beeindruckendes Beispiel, wie gut Eye-Tracking heutzutage schon funktioniert. Und sozusagen, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, merke ich, um einfach mal zu sehen, wo ist denn diese Technologie? Das ist ja insgesamt natürlich unser Ziel hier, aber ich muss ganz persönlich sagen, beim Eye-Tracking war ich persönlich am meisten beeindruckt, einfach um zu sehen, wow, so weit ist das schon. Ich habe immer davon gehört und dachte, ja, so ein bisschen zum Analysieren, wo gucke ich hin, wenn ich in irgendwie Einkaufsladen gehe und so wird es ja eingesetzt. Hier ist ein schönes Beispiel, wie man auch andere Sachen erleichtern kann. Man stelle sich vor, man spielt in Zukunft FIFA und muss nicht mehr mit A durch alle Leute durchcyclen, die man anwählen will, sondern man guckt einfach denjenigen an, den man anspielen will. Dann sind wir jetzt hier an der Stirnseite der dritten Halle. Da dreht sich alles um das Subpack. Das steht unter dem großen Titel Fühle die Musik. Das ist eigentlich eine Bassmembran, die in so eine Art Rückenkissen umgebaut wurde. Und es ist es wurde von einem nachträglich tauben DJ entwickelt, einfach damit er seine Musik wieder fühlen kann, spüren kann. Und wird mittlerweile aber auch in verschiedenen anderen Bereichen eingesetzt. Sicher sehr viel auch im Audiobereich natürlich. Ein Beispiel, das ich jetzt erst gerade neu gehört habe, ist, dass DJs, also es gibt noch eine portable Version, muss ich dazu sagen, die dann ähnlich wie ein Rucksack aussieht, dass DJs in den Clubs das Ding anhaben, wenn sie live spielen, weil es ist anscheinend immer das Problem, dass die ganzen Boxen quasi auf das Publikum ausgerichtet werden und somit der DJ gar nie genau fühlt, was gibt er jetzt den Leuten da gerade für ein Erlebnis. Und durch dieses Subpack auf dem Rücken fühlt sich für ihn das Ganze schon deutlich näher an dem an, was die Leute da vorne auch gerade genießen. Ich persönlich nutze es sehr oft, um einfach, wenn ich, sage ich mal, spät abends noch laut Musik hören will, Kopfhörer auf, Subpack ein bisschen aufdrehen und du fühlst dich, da sitzt da mitten in Kater Holzig oder wo auch immer. Kater Blau jetzt, genau. dann haben wir hier noch unser letztes Exponat der Kernausstellung. Nachher haben wir nochmal zwei Virtual Reality Experiences. Bei dem, das ist so ein bisschen der Hemmungstester neben Nagual Dance in unserer Ausstellung. Wir finden das auch recht gut, dass wir zwei so Sachen haben. Konnten wir feststellen, einfach wenn Firmen herkommen, Teambuilding und so Sachen ist gut, wenn der Chef als erstes sich mal blamiert und dann ist die Stimmung im Team wunderbar. Bei dem ist es so, das ist wurde von Robin Arnott entwickelt, der ist auch ein Amerikaner, ehemals wurde es entwickelt für Burning Man. Da war es auch größer aufgezogen, da war es ein Multiplayer-Spiel, wo man sozusagen zu fünft durch seinen Gesang Mandala-ähnliche Figuren, die durch den Algorithmus, den er im Hintergrund geschrieben hat, generiert werden. Und man wird die Kopfhörer anziehen und ins Mikrofon quasi anfangen zu singen im Sinne von und man merkt dann mit der Zeit, dass diese Töne halt auch audiomäßig nochmal wiedergegeben werden und man taucht halt wirklich so in eine spirituelle Reise ab, sag ich mal. Darum auch der Indiz mit Burning Man, da passt das recht gut dazu. Man könnte es sich auch an der Fusion oder an anderen Festivals hier in Deutschland vorstellen. Genau, jetzt gehen wir am besten vor, nochmal zum Eingangsbereich. Dort haben wir zwei Oculus Rift Erfahrungen, die wir quasi umsonst anbieten. Das ist einfach, weil wir das Produkt nicht kommerziell nutzen dürfen und das ist sozusagen unser Workaround, sprich das ist unser Teasing-Opening-Exponat, wo wir einfach den Leuten mal zeigen, hey, hier drin gibt es ja noch viel Cooleres auch, also auch noch so Cooles und genau, das ist sozusagen jetzt schwierig auf in Audio zu machen. Ja, ich bin's wieder, der Martin aus dem Studio. Ich erzähle euch einfach kurz, was ich denn jetzt da sehe gerade. Nämlich, es ist so eine Mondlandungsszene. Man sieht so eine kleine Mondbasis. Man sitzt in so einem kleinen Lander sozusagen, Mondlandegerät. Und das steuert man nicht, das ist selbstablaufend. Ist aber eigentlich ein Spiel, das man steuern kann. Das heißt Lunar Flight und kann man dann auch selbst klicken und mit dem eigenen Oculus spielen. Und ja, zurück in die Welt des Game Science Centers. Also das Schöne ist wirklich, wenn man eine alte Omi hier reinsetzt und dann nachher einen kleinen Jungen und beide kommen damit klar, das ist natürlich die Herausforderung für mich als Kurator, Sachen zu finden, die die Technologien immer möglichst gut präsentieren, aber auch so ein bisschen zu streamlinen, zu gucken, dass es eben erträglich wird für jedermann. Es ist ein bisschen lustig, weil ihr habt ja irgendwie, das ist ja autogesteuert, so man kann jetzt nicht direkt steuern gerade in der Experience. Ja. Und wenn man runterguckt, dann sieht man aber den Xbox-Controller ja. In der Hand. Das ist so ein bisschen dieses interessante Disconnect-Gefühl, das man mit der Oculus öfter mal hat. Hat man noch, genau. Vor allem bis jetzt dann, also es gibt ja jetzt schon die ersten Vorbrüche, dass man einen Leap Motion vorne an die Rift klebt und schon hat man da, wo man hinguckt, immerhin Hände. Das ist eigentlich auch, weil das Spiel wurde zuerst entwickelt, bevor es noch kein Rift gab, ist ein komplettes Spiel, eine Simulation, was auch der Grund ist, wieso man die Leute nicht selbst fliegen lassen. Wir haben es die ersten 2-3 Tage gemacht und klassisch, man ist im Weltraum, einmal einen Impuls in eine Richtung gegeben, dann wird es schwierig, den gleich genauen Gegenimpuls zu geben, sprich es war ein Gedrehe und den Leuten wurde schlecht. Ja. Darum haben wir uns dann einfach entschieden, lieber guckt euch erstmal um, das ist ja das Key-Feature der Oculus, also Steuerung lernen müsst ihr jetzt nicht gerade auch noch sozusagen. Ist dann auch in Sachen Reinigungskosten günstiger? Sozusagen auch, ja. Und wir werden jetzt auch in Zukunft noch das Ganze halt immer wieder ausbauen mit kleinen Gadgets. Jetzt, wo wir uns auch schon sehnlich drauf warten, sind die VR-Covers. Mhm. Sprich, um da einfach auch den Hygieneaspekt gut zu dingen. Im Moment desinfizieren wir es einfach ab und zu. Und das sind einfach so die Sachen, die jetzt auch parallel alle entwickelt werden, nachdem Oculus sich durchgesetzt hat. Stück für Stück kommen irgendwie coolere Gadgets dazu. Mhm. Und das wird natürlich auch bei uns hier ein Thema bleiben. Oculus ist so ein bisschen ein Spezialfall, wenn es darum geht, dass wir immer die neuesten Technologien zeigen. Oculus will quasi langfristig in die Monitorflotte rüberwandern. Dann ist es einfach nur noch ein Display. Ja. Und dann geht es um alles andere wiederum rundherum. Also, dass man so ein bisschen erklären kann, wieso Oculus wahrscheinlich ein Langzeitkandidat bei uns sein wird. Jetzt gehen wir noch ins Zweite. Das ist ein Trailer von Zero Point. Das ist der erste Dokumentarfilm, der nur für das Oculus Rift entwickelt wurde. Der Trailer geht nur 2 Minuten, der volle Film würde 20 gehen. Und wir fanden es einfach ein sehr schönes Beispiel, auch zum Kontrast zu Lunar Flight, wo jetzt der virtuelle Flug war, ein Spiel sozusagen, einmal die filmische Seite noch zu zeigen. Es wirft einfach bei beiden Seiten die Fragen eben auf, wo geht es denn mit der jeweiligen Industrie jetzt mit Oculus Rift weiter? Filmemacher zum Beispiel, wo stelle ich die Audioleute hin? Wo stelle ich die Kameramänner hin? Da müssen viele neue Lösungen gefunden werden und das wird wahnsinnig interessant in der Zukunft. Ja, Martin aus dem Studio hier wieder. Ich sitze jetzt also gerade da im Game Science Center und gucke diesen Film. Es ist eine ganz interessante Erfahrung, weil man hat so einen richtigen Film, der irgendwie abläuft. Und da ist man ja nicht gewohnt, dass man interagieren kann. Aber man kann in diesem Fall halt interagieren, indem man irgendwo hinguckt. Es ist auch so ein bisschen irritierend, weil man nie weiß, verpasst man jetzt gerade, was man sehen sollte? Wird der Blick richtig gelenkt? Ich glaube, da gibt es noch einige, da muss man sich das Medium noch erarbeiten als Regisseur, dass man da auch die Leute dann dahin gucken hat, wo man gerade hingucken soll. Ist ja bei 3D schon ein bisschen schwierig, dass man den Fokus richtig setzt. Und hier hat man halt auch noch, die Leute können im Prinzip 180 Grad in die andere Richtung gucken. und sehen nichts davon, was man eigentlich möchte, dass sie sehen. Umgekehrt, ja. Das Ganze sind so verschiedene Szenen aus dem Alltag sozusagen, am Strand oder sonst wo in der Stadt, zumindest im Trailer jetzt. Und das endet dann mit einer Büffelherde und ja, mehr will ich auch gar nicht spoilern, zurück ins Game Science Center. Willkommen zurück. Hast du auch den Buffalo Moment, wie er bei uns schon heißt? Das ist echt lustig. Also ich glaube, jeder, der bei uns war und das probiert hat, der weiß vom Buffalo Moment. Das ist sozusagen das, was wir den Leuten am Ende noch mitgeben. Man muss hierher kommen, um rauszufinden, was wir damit meinen. Es lohnt sich auf jeden Fall. So viel kann man sagen. Jo, das war jetzt so die schnelle Tour durchs Game Science Center. Normalerweise nehmen sich auch Besucher natürlich noch ein bisschen mehr Zeit, um alles auszuprobieren. Aber ich hoffe, ich habe mal so einen guten Überblick geben können, wie sich das Ganze anfühlen tut. Und ihr habt euch tolle Sachen vorgestellt, hoffe ich. Genau, dann lass uns doch so einfach jetzt noch ein bisschen über die Historie dieser Unternehmung hier reden. Da würde ich vorschlagen, wir gehen ins Backend. Ganz schnell, wir haben auch noch unsere heilige Hallen im Hintergrund. Wo schon die nächsten Sachen auch. Ah. Hier sieht man auch recht schön schon wieder die nächsten Exponate. Wie gesagt, was ich vorher angekündigt habe, was am 8. dann startet, Alternative Controllers. Das ist die Tesla Arcade. Kann man jetzt auch googeln? Kann ich nicht erklären. 4 Spieler, 2 Spieler, 1 Spielerspiel. Es geht darum, quasi Glühbirnen korrekt zu beleuchten, um sich gegenseitig zu fangen. Mehr sage ich dazu mal nicht. Und dann können wir jetzt einfach uns setzen und quasi noch diese Teile klären. Ja. Also ich dachte mir, ich frage dich mal ein bisschen zur warum, wieso, wann und wer überhaupt. Du bist einer der Gründer. Genau. Wie begab es sich? Oh, gute Frage. Es ist schon eine Weile her, also ich fange nochmal ein bisschen vorher an, waren Kai und ich, also Kai ist der zweite Gründer, Kai Kellinghusen und ich haben uns damals, ich glaube, also ich bin 2004 von der Schweiz nach Berlin gekommen, um die Ausbildung als Computerspiele-Designer an der Games Academy zu machen. Nach einem Jahr Game Design haben wir uns dann in den 2 nächsten Jahren quasi das erste Mal getroffen an der Games Academy. Und nach der Games Academy ging es dann gleich zusammen ins gleiche Team nach Kehl am Rhein, Spellbound damals, heute Black Forest Games, um an Gothic 4 zu arbeiten sozusagen. Und nach den 3-4 Jahren Produktion, die wir da mitgemacht hatten, haben wir einfach gesagt, wir suchen nochmal nach was Neuem. Ich bin dann ein Jahr früher nochmal zuerst nach Berlin gegangen, habe mich als Spieledesigner und Webdesigner selbstständig gemacht. Kai kam dann ein Jahr später, 2000, muss ich gerade schon überlegen, das war 2011, 12 kam er so nach und dann fing schon so an, wir wollen was zusammen machen, weil wir einfach auch vorher in Kehl 3 Jahre zusammen gelebt haben, waren wir schon ein sehr gut eingespieltes Team, sage ich mal, und die Faszination, die wir geteilt haben, waren eben Spiele und unter anderem waren wir aber beide auch sehr große Fans von Kickstarter. Sprich, es war ja der Boom, sag ich mal, vor so 1,5 Jahren fing es richtig an. Dieses ganze neue Zeug, wo man sich eigentlich nur wünschen kann, dass man die Hände möglichst schnell drankommt. Oculus Rift unter anderem als eines der ersten Sachen. Und daran ging es dann weiter. Zuerst war die Idee, das Ganze als eine Art Showroom für Kickstarter-Projekte zu machen. Sprich, dass man sich einfach die coolen Sachen zusammensammelt bei Kickstarter und dann diese den Leuten zugänglich macht, weil das geht ja auch manchmal nur 30 Tage. Wenn man es in den 30 Tagen nicht geschafft hat, dann wartet man ewig lang, bis dann das finale Produkt kommt. Mhm. Und das war halt die Idee. Das hat sich dann aber relativ schnell auch wieder verändert, als wir auf die Jungs von Nagual Dance gestoßen sind, die mit einer alten Technologie, die eben nicht gerade aktuell ist und state of the art, nur durch neue Software komplett neue Innovationen geschaffen haben. Das war für uns der Moment, wo wir gesagt haben, stopp, es muss nicht zwingend sein, dass hier, also dass in dem, was wir machen wollen, nur neueste Technologien sind, sondern Innovation an sich, die kann durch neue Technologie, neue Software, durch alles Mögliche kommen, vielleicht auch einfach durch die Kombination alter Sachen, nur in mehrere Teile, sag ich mal. Und so ging das dann weiter. Dann kam eine lange, lange Phase des Location-Suchens. Das ist ja mittlerweile in Berlin gar nicht mehr so einfach, im Zentrum eine 300 Quadratmeter Fläche zu finden. Hat dementsprechend auch satte 30 Besichtigungen. Das heißt, das sind nochmal einiges mehr an Exposés durchgeguckt worden. 30 Besichtigungen war es und ich glaube, das war so etwa die 26. Dazu muss man sagen, wir standen ernsthaft 200 Meter vorne dran und haben gesagt, ach komm, wir gehen die gar nicht mehr angucken. Weil von außen ist so ein bisschen Understatement, kommen wir nachher in die Hallen, ist es schon nochmal so ein Oho-Moment. Weil wir haben hier alte DDR-Hallen mit 7 Meter Deckenhöhe, Shed-Hallen, also sprich, es hat ein Spitz, ein Giebeldach und hat einfach eine ganz andere Wirkung, als wenn man von außen guckt und das, sag ich mal, eher langweilige Berufsschulengebäude da draußen anguckt. Dementsprechend waren wir dann auch wieder sehr positiv überrascht, dass wir hier drin waren und haben eigentlich relativ schnell gewusst, doch, das passt. Vor allem, weil es eben noch am Checkpoint Charlie ist, da wo sich die ganzen Museen eigentlich ballen. Hinter uns jüdische Museum, vor uns Checkpoint Charlie Museum und unzählige weitere und auch ganz viele Galerien. Das heißt, wir fühlen uns von der Örtlichkeit sehr wohl. Und es ist noch ein bisschen versteckt, aber das passt uns sogar gar nicht so schlecht. Wir sind im Moment an der Wegführung noch, das ist dann auch irgendwann ausgehebelt und darum haben wir uns dann für diese Location entschieden. Und dann kam eine lange, lange Phase halt, wo wir einfach mal das Line-Up festgesetzt haben. Dazu muss man sagen, das ist jetzt schon eine Weile her, dass wir dieses Line-Up, was du jetzt gerade erlebt hast, fixiert haben. Und wir wollen in Zukunft das die ganze Zeit erneuern, allerdings ist jetzt gerade für die nächste Zeit der Fokus da einfach mal so ein bisschen weg. Wir sind auch nur ein Team von 4 Jungs und müssen halt so ein bisschen unsere Ressourcen verteilen. Die nächsten Monate wird jetzt primär darum gehen, uns einfach noch besser zu platzieren, besser zu vermarkten, noch mehr Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es uns gibt. Und dann so ab Januar fängt dann wieder unser Gehirn an, sich neue Sachen auszudenken. Wir haben eine Tonne schon vorausgesucht und wissen schon, was alles noch da ist, haben uns aber noch nicht die Mühe gemacht, diese ganzen Verhandlungen, die das immer vorweg braucht, anzufangen. Was man vielleicht noch zum Science Center selber sagen kann, ist, wir sehen uns als eine Plattform. Es ist immer willkommen, wenn Leute finden, ey, ich kenne einen Kollegen, der hat das entwickelt, das wird super gut zu euch passen. Das sind wir super froh, wenn uns Leute Sachen empfehlen oder nahelegen. Man kann einfach nicht alles auf dem Radar haben. Egal, wie viel Mühe man sich gibt, das ist fast unmöglich. Wir sind alle 4 sehr tief drin, aber es rutscht immer mal wieder was durchs Netz durch, sag ich mal. Und Plattform meine ich aber auch, weil wir zum Beispiel jetzt explizit alle Exponate mit Indie-Spielen bespielen. Das hat einmal den Grund, dass wir natürlich Spiele brauchen, die nicht eine halbe Stunde Tutorial vorweg haben. So eine richtige, also ich nenne es immer Jump-in, Jump-out-Erlebnis. Also wirklich so 5 Minuten Spaß, schnell kapiert und das Potenzial der Technologie schnell kapiert und dann weiter zum nächsten. Und bei den AAA-Games ist natürlich ganz schnell das Problem, was willst du, ein Assassin's Creed, das eine halbe Stunde Tutorial hat, das können wir einfach den meisten Leuten gar nicht antun. Und der große, große Vorteil mit Indie-Entwicklern ist halt auch, dass man da auf Augenhöhe zusammenarbeitet und nicht einfach nur eine Anfrage macht und dann wartet, bis mal so eine Multimillionenfirma sich meldet. Und dementsprechend können wir auch hier die Software so ein bisschen mehr customizen. Sprich, es gibt oft den Fall, dass wir gewisse Menüs deaktivieren müssen, damit User das Spiel nicht beenden können oder irgendwelche einfach Sachen, die fehleranfällig sind, wo User sich verirren könnten oder wo etwas nicht klar ist, weghaben müssen. Und das geht natürlich deutlich einfacher mit den Indie-Entwicklern. Plattform zusätzlich sind wir auch noch, wir wollen uns auch jetzt hier in Berlin noch mehr etablieren als ein Hub, wo immer was los ist. Also wir organisieren jetzt auch in Zukunft Abendevents, die finden dann meistens so von 8 bis 12 Uhr statt. Hatten wir jetzt unser erste vor etwa circa einem Monat, das war der Leap Motion VR Meetup. Das war quasi ein Vortrag von diesem Leap-Programmierer. Danach konnte jeder, der Projekte mit Leap Motion gemacht hat, die an einen unserer Rechner anstöpseln und präsentieren oder sein Notebook mitbringen. Und es waren am Schluss so 100, 120 Leute und ein schönes Get-Together und alle, die halt eben die gleichen Interessen hatten, konnten sich austauschen. Am Ende hat man noch Leaps verlost und so kann man sich das Event etwa vorstellen. Anders gibt's jetzt noch eben diese Sonderausstellung, das wollen wir auch kontinuierlich mit neuen Inhalten machen. Da kann man sich vorstellen, dass es sich einmal um Robotics dreht, einmal um eben jetzt alternative Controller, dann vielleicht um Wearable Technology, also Sachen, die man anziehen kann, die mit Technologie versehen sind. Also da gibt es ganz, ganz gute Beispiele mit Jacken und so. und da gucken wir sozusagen weiter. Wir haben auch noch einige Kickstarter-Projekte, die wir vor langer, langer Zeit gebackt haben, wo wir jetzt schon wissen, die werden es nicht in die Ausstellung schaffen, leider, weil sie für uns einfach nicht zu streamlined sind. Sprich, dieses jeder, also als Beispiel kann ich da den Omni nennen, das ist diese 3D-Laufband-Geschichte, Laufmühle. Die haben wir also immer einer der ersten Backer auch, werden wir aber nicht in der Ausstellung, weil da müssten wir ja quasi für jede Schuhgröße, es ist ja mit extra Schuhen betrieben, da müsste man fast schon wieder wie bei einer Bowlingbahn verschiedene Schuhgrößen desinfizieren und alles. Das wollen wir uns nicht antun. Das heißt, dieses Omni wird zum Beispiel auch eher in solche Special Events rutschen, dass wir zum Beispiel Abendveranstaltungen machen, wo man dann eine gewisse Anzahl Leute hat, die das ausprobieren dürfen. Vielleicht das sogar verlost, das müssen wir noch rausfinden, wie wir mit der Masse, mit der Nachfrage da umgehen. Ja, aber es ist einfach das Ziel, dass sozusagen ein Ort wird, wo immer was los ist. Es ist auch möglich, wenn man zum Beispiel jemand ist, der Events organisiert. Wir haben auch die Möglichkeit, mit den Leuten eben wollen sogar kooperieren. Sprich, es ist nie falsch, uns anzusprechen, hey, wie ist es denn, ein Event bei euch zu machen? Fändet ihr das interessant? Und dann gucken, wie es sich tut. Genauso sind wir da mit verschiedenen anderen Sachen noch dran. Also vielleicht sagt euch die Retune was in Berlin mit dem, jetzt den Namen fällt mir jetzt natürlich wieder mal gerade nicht ein. Er war auch mit uns einer der Gewinner der Kultur- und Kreativpiloten vor einem Monat und da sind wir jetzt auch im Gucken, ob es da noch mehr Synergien gibt, um Retune ähnliche Sachen übers Jahr verteilt zu machen, was sich dann wieder im großen Festival Retune dann nochmal komplett entfaltet. Ich habe mich ein bisschen gefragt bei der Namensgebung, es klingt ja so ein bisschen seriös forschungsmäßig auch. Ist das Absicht oder habt ihr euch da anderes bei gedacht? Es ist beides. Es ist lustig, dass du das gerade so rum sagst. Wir haben viele Leute hier, das sind dann mehr so die 40, 50, 60er Jahre Leute, die sagen, da steht Game drin. Ist das eine Spielehalle? Da kann man so von beiden Seiten kommen. Wir haben den Namen relativ klar definiert für uns. Jedes dieser Worte hat seine eigene Bedeutung und es gibt auch dann immer wieder Grüppchen, die nochmal eine Bedeutung haben. Sprich, Game wollten wir einfach, weil wir erstens von Herzen Spieledesigner sind und aber auch voll überzeugt sind, dass Spiele die beste Art und Weise sind, solche Technologien spaßig und eben schnell und einfach zu präsentieren. Science Center ist weltweit ein stehender Begriff für ein interaktives Museum, meistens im naturwissenschaftlichen Bereich, wo man eben die ganzen Naturphänomene und physikalischen Phänomene erklärt bekommt. Das war die erste Bündelung, dass wir gesagt haben, okay, wir machen ein anderes Science Center, das sich eben um die Game-Technologien dreht. Und Center war uns auch als einzelnes Wort sehr wichtig, weil am Anfang in der Businessplanzeit, sag ich mal, wo das ganze Konzept noch auf Papier war, ist es oft passiert, dass die Leute dachten, das ist ein Online-Projekt, das ist irgendwas und wir wollten dieses im Wort, wir sind eine Location sozusagen und da war Center uns dann recht genehm und insgesamt fanden wir auch die Abkürzung GSC recht praktisch, war noch nicht wirklich vergeben in Berlin und so versuchen wir uns jetzt quasi den Namen zu machen und sind eigentlich immer noch recht glücklich. Man könnte natürlich sagen, okay, Tech Science Center, dann fällt aber der Spielaspekt weg. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, aber wir sind eigentlich mittlerweile sehr glücklich. Ich finde es auch schön, weil Game Center, also ohne Science, ist ja auch ein stehender Begriff im Japanischen für eine Arcade. Insofern ist auch schön. Genau, und Science ist auch wichtig, weil es ist wirklich, es sind nicht Spiele hier. Es sind oft mal nur Erlebnisse. Und das ist auch der Bereich, wo wir zum Beispiel intern uns am meisten drauf freuen. Durch das wir das Game Science Center gegründet haben und wir immer noch Spieleentwickler sind, es ist für mich besonders schwierig im Moment. Mir jucken die Finger, ich würde gerne wieder mal zwischendurch meine Spiele, auch wieder Spiele machen. Ist schlicht und einfach im Moment nicht drin, durch den Aufwand, so ein Museum auf die Beine zu stellen in Berlin. Das ist nicht größer als erwartet, aber es ist eine gute Ladung. Man muss dazu sagen, das war am Anfang auch noch in einem unserer Konzepte drin, sprich wir entwickeln einen Teil der Exponate selbst. Mhm. Mittlerweile ist das ein bisschen nach hinten gerutscht, ist auf jeden Fall noch ganz sicher der Fall, dass das passieren wird. Wir müssen einfach ein bisschen gucken, wann wir genug Luft haben und auch intern uns so gut organisiert haben, dass wir wieder Ressourcen abzwacken können sozusagen. Und dann ist es halt so, dass wir uns eine Plattform generiert haben. Da ist es nicht wie ein App Store, wo du musst gucken, dass du es verkaufst. Wir können 4 Quadratmeter nehmen, da zum Beispiel einen Tisch hinmontieren, nochmal Virtual Reality machen und in virtuell den Tisch auch dahin tun. Schon hast du wieder ein ganz anderes Erlebnis, wenn du haptisch den Tisch auch an der Stelle spürst, wo du ihn virtuell siehst. Und da gibt's noch tausende Ideen mehr. Da kann man von Sachen mit Arduino-Triggern, von Lüftern und weiß nicht was alles, bis zum Holodeck. Das Schöne ist, es ist die ultimative kreative Plattform für uns, wo wir uns einfach austoben können. Es muss nicht ein kommerziell erfolgreiches Produkt werden, es muss nur eine tolle Erfahrung werden. Man hört, ihr habt große Pläne, aber es lohnt sich auch schon herzukommen. Also ich bin begeistert, muss ich sagen. Und ich glaube, auch unsere Hörer und Hörerinnen würden sich durchaus sehr gut hier zurechtfinden und hätten viel Spaß. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Gespräch. Und ich gucke jetzt noch ein bisschen rum. Genau, genieße es einfach noch. Dafür bist du da. Tschüss. Tschüss.